Welche Personen haben demnach in der Kirche die Gewalt zu lehren? Die Gewalt zu lehren in der Kirche haben der Papst und die Bischöfe und in Abhängigkeit von ihnen die übrigen geweihten Diener. Geweihte Diener, also mindestens Kleriker. Klerikatur ist noch keine Weihe, sondern die Aufnahme, den Stand jener, die Dienst Gottes zu ihrem Lebensziel gemacht haben.